Mio, mein Mio, fünftes Kapitel, der Brunnen, der am Abend raunt. Das Land auf der anderen Seite des Wassers und hinter den Bergen hatte ich noch nicht gesehen. Aber als ich eines Tages mit meinem Vater, dem König, im Rosengarten spazieren ging, fragte ich ihn, ob ich über die Brücke des Morgenlichts reiten dürfe. Mein Vater, der König, blieb stehen und nahm mein Gesicht zwischen seine beiden Hände. Er sah mich an, sehr freundlich und sehr ernst. »Mio, mein Mio«, sagte er, »du darfst in meinem Reich überall hingehen, wohin du willst. Du darfst auf der Insel der grünen Wiesen spielen oder in das Land auf der anderen Seite des Wassers oder hinter den Bergen reiten. Ganz wie du willst. Du darfst reiten, soweit dich Miramis trägt, nach Osten und Westen, nach Süden und Norden. Nur eins musst du wissen. Es gibt etwas, das heißt das Land außerhalb.« »Das Land außerhalb?«, fragte ich. »Wer wohnt dort?« »Ritter Cato«, sagte mein Vater, der König, und es legte sich wie ein Schatten über sein Gesicht. »Der grausame Ritter Cato.« Kaum hatte er diesen Namen ausgesprochen, da war es, als zöge etwas Böses und Gefährliches durch den Rosengarten. Die weißen Vögel flohen in ihre Nester, Trauervogel schrie gellend und schlug mit seinen großen schwarzen Schwingen, und zu dieser Stunde verwelkten viele Rosen. »Mio, mein Mio«, sagte mein Vater, der König, »du bist das Liebste, was ich habe, und das Herz wird mir schwer, wenn ich an Ritter Cato denke.« Da brauste es in den Silberpappeln, als ginge ein Sturm über sie hinweg. Viele Blätter fielen zu Boden, und während sie fielen, war es, als weine jemand. Ich hatte Angst vor Ritter Cato, große, große Angst. Aber ich sagte zu meinem Vater, dem König, »Wenn dir das Herz schwer wird, dann denke ich nicht mehr an ihn.« Mein Vater, der König, nickte und nahm meine Hand. »Du hast recht«, sagte er. »Eine kurze Zeit noch will ich es lassen, an Ritter Cato zu denken. Eine kurze Zeit noch sollst du Flöte spielen und im Rosengarten Hütten bauen.« Dann gingen wir weiter, um Yum-Yum zu suchen. Mein Vater, der König, hatte zwar viel zu regieren in seinem großen Reich, aber für mich hatte er immer Zeit. Er sagte nie zu mir, »Scher dich weg, ich habe jetzt keine Zeit«, sondern er war gern mit mir zusammen. Jeden Morgen ging er mit mir in den Rosengarten. Er zeigte mir, wo die Vögel ihre Nester gebaut hatten, und sah sich unsere Hütten an und lehrte mich, wie ich auf Miramis reiten sollte, und sprach mit mir über Yum-Yum und über alles. Gerade das gefiel mir so, dass er auch mit Yum-Yum sprach, genau wie es Benkas Vater mit mir getan hatte. Es war immer schön gewesen, wenn Benkas Vater mit mir sprach, und Benka hatte dann so zufrieden ausgesehen, als wenn er dächte, »Gewiss ist es mein Vater, aber es gefällt mir, dass er auch mit dir spricht.« Und dasselbe empfand ich, wenn mein Vater, der König, mit Yum-Yum sprach. Dennoch war es gut, dass Yum-Yum und ich immer so lange im Land umherritten. Wie hätte mein Vater, der König, sonst Zeit gefunden, sein großes Reich zu lenken und zu regieren? Wären wir nicht oft den ganzen langen Tag fort gewesen, sicher wäre mein Vater, der König, bei uns geblieben und hätte mit uns gespielt und geredet, statt zu tun, was er tun musste. Es war also nur gut, dass ich Yum-Yum und Miramis hatte. O, mein Miramis! Wie bin ich auf seinem Rücken durch das Land geritten, mein Miramis, der mich das erste Mal über die Brücke des Morgenlichts trug. Ich werde es nie vergessen. Es war in der Morgendämmerung. Das weiche Gras war feucht vom Tau und Miramis goldene Hufe wurden nass, doch das machte nichts. Wir waren ein wenig schläfrig, Yum-Yum und ich, weil wir so zeitig aufgestanden waren, aber sobald wir über die Wiesen ritten und die Luft kühl und frisch und angenehm im Gesicht spürten, wurden wir ganz wach. Als die Sonne aufging, erreichten wir die Brücke des Morgenlichts, die gerade von den Brückenwächtern für den Tag ausgeschwenkt wurde. Wir ritten auf die Brücke, und wir schienen auf Goldstrahlen und Licht zu reiten. Hoch, hoch über das Wasser wölbte sich die Brücke, die höchste und längste Brücke der Welt. Wenn man hinuntersah, wurde einem beinahe schwindelig. Miramis goldene Mähne glänzte in der Sonne. Schneller, schneller und schneller lief er, höher, höher und höher kamen wir auf die Brücke. Miramis Hufe donnerten wie Gewitter. Es war herrlich, herrlich. Das alles, und bald sollte ich das Land auf der anderen Seite des Wassers sehen. Bald, bald. Yum-Yum, rief ich, Yum-Yum, bist du nicht glücklich? Ist es nicht wundervoll? Da sah ich, was geschehen würde. Etwas Entsetzliches musste geschehen. Miramis galoppierte genau auf den Abgrund zu. Die Brücke hörte auf. Mitten in der Luft hörte sie auf. Die Brückenwächter hatten sie nicht ordentlich ausgeschwenkt. Die Brücke reichte nicht bis zum Land auf der anderen Seite des Wassers. Ein unendlicher Abgrund gähnte, ein Abgrund ohne Brücke, eine grundlose Tiefe. Noch nie zuvor war ich so voller Angst gewesen. Ich wollte nach Yum-Yum schreien, aber ich konnte nicht. Ich zerrte an Miramis Zügeln und versuchte, ihn anzuhalten, aber er gehorchte mir nicht. Er wieherte wild und galoppierte weiter geradewegs in den Tod. Und seine Hufe donnerten. Meine Angst war groß. Bald würden wir in diesen Abgrund rasen. Bald würde ich nicht mehr Miramis Hufe hören, sondern nur noch einen Schrei, wenn er mit flatternder Goldmähne in die Tiefe stürzte. Ich schloss meine Augen und dachte an meinen Vater, den König. Miramis Hufe donnerten wie Gewitter. Plötzlich donnerten sie nicht mehr. Zwar hörte ich sie noch immer, doch der Klang war anders geworden, gedämpft und hohl, als ob Miramis auf etwas Weichem galoppierte. Ich öffnete die Augen und sah ich. Miramis galoppierte in der Luft. Oh, mein Miramis mit den goldenen Hufen und der goldenen Mähne. Er bewegte sich in der Luft genauso leicht wie auf der Erde. Er konnte über die Wolken laufen und über Sterne springen, wenn er wollte. Niemand hat ein solches Pferd wie ich. Und niemand kann nachfühlen, wie es ist, auf seinem Rücken sitzend gleichsam durch die Luft zu fließen und das Land auf der anderen Seite des Wassers unten, weit unten im Sonnenschein, liegen zu sehen. Yum-Yum, rief ich, Yum-Yum, Miramis kann auf den Wolken galoppieren. Wusstest du das nicht? Fragte Yum-Yum, als sei es gar nichts Besonderes. Nein, sagte ich, woher sollte ich es wissen? Da lachte Yum-Yum. Du weißt so wenig, Mio, sagte er. Lange Zeit ritten wir dort oben umher. Miramis sprang über die kleinen weißen Wolken und es war spannend und lustig. Aber schließlich wollten wir landen. Miramis senkte sich langsam zur Erde, dann stand er still und wir waren im Land auf der anderen Seite des Wassers. »Hier ist eine grüne Wiese für deinen Miramis mit der goldenen Mähne«, sagte Yum-Yum. »Lass ihn hier grasen, während wir weitergehen und Jiri guten Tag sagen.« »Wer ist Jiri?«, fragte ich. »Du wirst es schon sehen«, sagte Yum-Yum. »Jiri und seine Geschwister wohnen gleich hier in der Nähe.« Er nahm mich an der Hand und führte mich zu einem Haus. Es war ein kleines, weißes Haus mit einem Strohdach, gerade so ein Haus, wie man es aus den Märchen kennt. Man kann nicht erklären, warum ein Haus aussieht wie aus einem Märchen. Liegt es an der Luft? Liegt es in den alten Bäumen, zwischen denen es steht? Oder liegt es an den Blumen ringsumher, die so duften, wie es nur im Märchen duftet? Oder liegt es vielleicht an irgendetwas ganz anderem? Im Hof vor Jiris Haus stand ein alter, runder Brunnen. Ich glaube beinahe, es war der Brunnen, der machte, dass Jiris Haus aussah wie ein Haus aus einem Märchen. Denn heutzutage gibt es ja diese alten Brunnen nicht mehr. Jedenfalls hatte ich vorher noch nie einen gesehen. 5 Kinder saßen um den Brunnen. Das Größere unter ihnen war ein Junge. Er winkte uns herbei und lachte übers ganze Gesicht. »Ich hab euch kommen sehen«, sagte er. »Ein schönes Pferd habt ihr.« »Es heißt Miramis«, sagte ich. »Und das hier ist Yum-Yum. Ich heiße Mio.« »Ich weiß«, sagte der Junge. »Ich heiße Jiri. Und das sind meine Geschwister.« Er sah freundlich und vergnügt aus und seine Geschwister auch. Beinahe, als freuten sie sich, dass wir gekommen waren. In der Upplandsgatan war es niemals so. Dort knurrten die Jungen gleich wie Wölfe, wenn man nur in ihre Nähe kam, jedenfalls wenn man nicht näher mit ihnen bekannt war. Es gab immer jemanden, gegen den sie hässlich sein mussten, der nicht dabei sein und mitspielen durfte. Und das war fast immer ich. Benka war der Einzige, der mit mir spielen wollte. Es gab da einen großen Jungen, der hieß Janne. Ich hatte ihm nie etwas getan, aber wenn er mich nur sah, sagte er, »Hau ab, oder ich kleb dir eine, dass du wegschwimmst.« Und dann versuchte ich gar nicht erst mitzuspielen. Verstecken oder was es nun war. Die anderen alle hielten zu Janne und redeten ebenso wie er, denn Janne war groß und stark. Kennt man nur solche wie Janne, so ist man ganz verwundert, wenn man Kinder wie Jiri oder Yum-Yum oder Nonno oder Jiris Schwestern und Brüder trifft, die immer freundlich sind. Yum-Yum und ich setzten uns neben Jiri auf den Brunnenrand. Ich sah in den Brunnen hinunter. Er war so tief, dass man keinen Grund sah. »Wie holt ihr hier das Wasser herauf?«, fragte ich. Wir holen gar kein Wasser herauf, sagte Jiri. Das hier ist kein Wasserbrunnen. Was ist es dann für ein Brunnen, fragte ich. Wir nennen ihn den Brunnen, der am Abend raunt, sagte Jiri. Warum das? Fragte ich. Warte bis zum Abend, dann wirst du es verstehen, sagte Jiri. Den ganzen Tag blieben wir bei Jiri und seinen Geschwistern und spielten unter den alten Bäumen. Und als wir hungrig wurden, lief Jiris Schwester Jiris Schwester Minona Nell in die Küche und holte uns Brot. Das war auch solch Brot, das Hunger stillt, und es schmeckte mir genauso gut wie bei Nonnos Großmutter. Im Gras unter den Bäumen fand ich einen kleinen silbernen Löffel. Ich zeigte ihn Jiri. Da wurde er traurig. Der Löffel unserer Schwester, sagte er. Mio hat den Löffel unserer Schwester gefunden, rief er seinen Geschwistern zu. Wo ist deine Schwester? Fragte ich ihn. Ritter Kato, sagte Jiri. Der grausame Ritter Kato hat sie geraubt. Als er den Namen aussprach, wurde um uns die Luft kalt wie Eis. Die große Sonnenblume, die im Garten stand, welkte und starb, und viele, viele Schmetterlinge verloren ihre Flügel und konnten nicht mehr fliegen. Und ich hatte Angst vor Ritter Kato, große, große Angst. Ich wollte Jiri den kleinen silbernen Löffel geben, aber er sagte, »Du darfst den Löffel unserer Schwester behalten. Sie braucht ihn nie mehr, und du hast ihn ja gefunden.« Seine kleinen Geschwister weinten, als sie hörten, dass ihre Schwester nie mehr einen Löffel brauchte. Doch nachher fingen wir wieder an zu spielen und dachten nicht mehr an das, was traurig war. Den Löffel steckte ich in die Tasche und hatte ihn bald vergessen. Während wir noch spielten, sehnte ich den Abend herbei, denn ich wollte gern mehr über diesen seltsamen Brunnen erfahren. Endlich verging der Tag und es begann zu dunkeln. Jiri und seine Geschwister sahen sich ganz merkwürdig an und Jiri sagte, »Jetzt!« Sie liefen alle zum Brunnen und setzten sich auf den Brunnenrand. Jumjum und ich setzten uns neben sie. »Seid ganz leise«, sagte Jiri. Ganz still saßen wir da und warteten. Es wurde noch etwas dunkler zwischen den alten Bäumen und Jiris Haus sah noch mehr nach einem Haus aus als einem Märchen. Dort stand es in einem grauen, wunderlichen Dunkel, keinem ganz schwarzen Dunkel, denn es war noch immer die Dämmerstunde. Etwas Graues, Wunderliches und Altes lag über dem Haus und über den Bäumen, aber vor allem lag es über dem Brunnen, auf dessen Rand wir erwartungsvoll im Kreise saßen. »Seid ganz leise«, flüsterte Jiri, obwohl wir schon eine Weile überhaupt nichts gesagt hatten. Und weiter saßen wir still, und es wurde noch etwas dunkler und grauer zwischen den Bäumen, und ich vernahm keinen Laut mehr in diesem völligen Schweigen. Aber dann hörte ich etwas. Ja, ich hörte etwas. Ich hörte, wie es unten im Brunnen zu raunen begann. Tief, tief dort unten begann es zu flüstern und zu murmeln. Es war eine wundersame Stimme, und sie glich keiner anderen Stimme. Und die Stimme raunte Märchen, Märchen, die keinen anderen Märchen glichen und die noch schöner waren als alle Märchen, die ich kannte. Es gibt fast nichts, was ich mehr liebe als Märchen, und ich beugte mich weit über den Brunnenrand, um mehr und mehr von dem zu hören, was die Stimme raunte. Manchmal sagte die Stimme, und es war ein seltsamer und schöner Gesang, der aus dem Brunnen emporstieg. »Was ist das nur für ein wunderlicher Brunnen?«, fragte ich Jiri leise. »Ein Brunnen voll von Märchen und Liedern. Das ist alles, was ich weiß«, sagte Jiri. »Ein Brunnen voll von Märchen und Liedern, die vor langer Zeit einmal in der Welt waren und die längst vergessen sind. Und nur dieser Brunnen, der am Abend raunt, erkennt sie noch alle.« Wie lange wir dort saßen, weiß ich nicht. Zwischen den Bäumen wurde es dunkler und dunkler und die Stimme aus dem Brunnen wurde schwächer und schwächer und schließlich hörten wir sie nicht mehr. Auf der grünen Wiese drüben wieherte Miramis. Sicher wollte er mich daran erinnern, dass es Zeit sei, zu meinem Vater, dem König, zurückzukehren. »Leb wohl, Jiri, leb wohl, Minona Nell. Alle zusammen lebt wohl«, sagte ich. »Leb wohl, Mio, leb wohl, Jumjum«, sagte Jiri. »Kommt bald wieder.« »Ja, wir kommen bald wieder«, sagte ich. Wir holten Miramis und kletterten auf seinen Rücken, und heimwärts ging es in vollem Galopp. Es war nicht mehr so dunkel, denn der Mond war am Himmel aufgegangen und beleuchtete die grünen Wiesen und die stillen Bäume. Sie glänzten wie Silber, genau wie die Pappeln zu Hause in meines Vaters, des Königs, Rosengarten. Wir kamen zur Brücke des Morgenlichts, aber ich erkannte sie fast nicht wieder. Sie war völlig anders. Sie schien jetzt aus Silberstrahlen gebaut zu sein. Am Abend hat sie einen anderen Namen, sagte Yum-Yum, als wir auf die Brücke ritten. Wie heißt sie am Abend, fragte ich. Die Brücke des Mondlichts, sagte Yum-Yum. Wir ritten über die Brücke des Mondlichts, die bald von den Wächtern eingezogen werden sollte, und wir sahen die Lagerfeuer der Hirten auf der grünen Insel, auf der Insel der grünen Wiesen, wie kleine Flammen weit, weit in der Ferne. Überall in der Welt war es still, ganz still, und man hörte nur die Hufe von Miramis, die auf der Brücke dröhnten. Seine Goldmähne hatte sich in eine Silbermähne verwandelt, und Miramis sah nun im Mondschein fast aus wie ein Gespensterpferd. Ich musste an den Brunnen denken, der am Abend raunte, und all die Märchen, die ich gehört hatte. Eines hatte mir ganz besonders gefallen. Das begann: Es war einmal ein Königssohn, der ritt auf einem weißen Pferd im Mondschein. Konnte ich das nicht sein? Ich war doch ein Königssohn. Näher und näher kamen wir der Insel der grünen Wiesen. Miramis Hufe donnerten wie Gewitter, und ich dachte noch immer an das eine Märchen, das so schön war. Es war einmal ein Königssohn, der ritt auf einem weißen Pferd im Mondschein.